Elftes Kapitel, die Reise ins Traumland. Als die ausgeflippte Blubberwasserparty vorbei war, ließ Sophiechen sich wieder auf dem kolossalen Tisch nieder. »Geht's jetzt besser?«, fragte der Guri. »Ja, danke, viel besser«, sagte Sophiechen. »Immer wenn ich mich ein bisschen schrottig fühle«, sagte der Guri, »lasse ich mir ein paar Schluck Blubberwasser reingluckern und schon bin ich wieder quiepsmopsfidel.« »Ich finde auch, das muss man einfach erlebt haben«, sagte Sophiechen. »Das ist sowas Ratzfetziges«, sagte der Guri, »sowas klasse Geiles.« Damit drehte er sich um und klabasterte durch die Höhle, um sein Traumfangnetz zu holen. »Ich galoppiere jetzt mal los«, sagte er, »und fange mir ein paar neue Schicker-Schocker-Träume für meine Traumotik.« »Das tue ich jeden Tag. Hast du Lust zum Mitkommen?« »Oh nein, danke. Ich doch nicht«, sagte Sophiechen. »Draußen lauern doch die ganzen anderen Riesen auf mich.« »Ich verkuschel dich ganz, ganz gemütlich in meiner Westentasche«, sagte der Guri, »dann sieht dich keiner.« Sophiechen konnte sich gar nicht dagegen wehren, so schnell hatte der gute Riese sie von der Tischplatte geholt und in seine Westentasche geschoben. Da gab es schön viel Platz. »Hast du Lust auf ein kleines Linseloch zum Hinauslinsen?«, fragte er sie. »Ich hab schon eins gefunden«, sagte sie. Tatsächlich hatte sie in der Tasche ein winziges Loch entdeckt, durch das sie mit einem Auge sehr gut hinauslinsen konnte. Sie sah, wie der Guri sich bückte und seinen Koffer mit leeren Gläsern vollpackte, dann klappte er den Deckel zu, ergriff mit der einen Hand den Koffer, mit der anderen Hand die Stange mit dem Fangnetz und ging zum Höhlenausgang. Sobald er unter freiem Himmel war, trabte er über das weite, heiße, gelbe Wüstenland mit seinen blauen Flecken und abgestorbenen Bäumen, wo die anderen Riesen herumlungerten. Sophiechen hockte in der Tasche der Lederweste und presste ihr einziges Auge gegen das kleine Loch. So konnte sie die Horde der kolossalen Riesen an einer Entfernung von ungefähr 300 Metern erkennen. »Jetzt halt die Luft an«, flüsterte der Guri zu. »Drück uns die Pflaumen, jetzt wird's aber hoppla, denn jetzt gehen wir haarscharf an den Riesen vorbei. Siehst du den einen rasend Großen da? Der am nächsten ist zu uns.« »Ja, den sehe ich«, flüsterte Sophiechen zurück, wobei sie zitterte. »Und das ist der Schlimmste von allen und der Größte. Er heißt Fleischfetzenfresser.« »Von dem will ich kein Sterbenswörtlein hören«, sagte Sophiechen. »Er ist 16,23 Meter groß«, murmelte der Guri, während er weiter zockelte. »Und der putzt menschliche Lebewesen weg, wie andere Leute Würfelzucker essen. Immer gleich zwei oder drei auf einmal.« »Du machst mich nervös«, sagte Sophiechen. »Nervös bin ich auch«, wisperte der Guri. »Ich kriege immer das große Hopsen wie eine Heuschrecke, wenn der Fleischfetzenfresser in der Gegend ist.« »Lass ihn bloß nicht zu nahe kommen«, flehte Sophiechen. »Geht nicht«, sagte der Guri. »Der galoppiert nämlich lässig doppelt so schnell wie ich.« »Und wenn wir umkehren?«, bat Sophiechen. »Umkehren ist noch schlimmer«, sagte der Guri. »Wenn die mich wegrennen sehen, dann machen sie erst recht Hetzjagd auf mich und schmeißen mit Felsbrocken.« »Aber fressen würden sie dich nicht, oder?«, wollte Sophiechen wissen. »Riesen essen keine Riesen«, sagte der Guri. »Sie streiten und zanken und hauen sich, aber essen nie. Menschliche Lebewesen haben viel besseren Geschmack für sie.« Die Riesen hatten den Guri längst gesichtet. Alle hatten den Kopf nach ihm herumgedreht und beobachteten ihn, wie er da entlang schlenderte. Er legte es darauf an, in weitem Abstand rechts an der Horde vorbeizukommen. Durch ihr winziges Guckloch konnte Sophiechen erkennen, dass der Fleischfetzenfresser sich seitwärts trollte, um dem Guri den Weg abzuschneiden. Er ließ sich schön Zeit, ganz gemütlich trabte er ausgerechnet auf eine Stelle zu, an der auch der Guri vorbeikommen musste. Und die anderen Riesen trabten hinterdrein. Es waren insgesamt 9, wie Sophiechen zählen konnte, und der Blutschlucker war auch dabei. Sie langweilten sich, sie wussten nicht, was sie tun sollten bis zum Dunkelwerden. Etwas Bedrohliches ging von ihnen aus, als sie da so schleppend über das platte Land trabten mit großen, schlaksigen Schritten, genau auf den Guri zu. »Da kommt ja unser Schweineknirps«, gröhlte der Fleischfetzenfresser. »Hey, du da, Schweineferkel, du, wohin verdrückst du dich, warum so eilig?« Er streckte seinen gigantischen Arm aus und packte den Guri bei den Haaren. Der Guri wehrte sich nicht. Er hielt einfach an, blieb stehen und sagte, »Sei so lieb und lass meine Haare los, Fleischfetzenfresser.« Da ließ der Fleischfetzenfresser ihn los und trat einen Schritt zurück. Die anderen Riesen standen rundherum und erwarteten, wann der Spaß endlich losgehen würde. »Also, du kleine Gurkengurgel, du«, brüllte der Fleischfetzenfresser, »wir wollen wissen, wo du jeden Morgen hingaloppierst. Keiner darf losgaloppieren, bevor es dunkel wird. Die menschlichen Lebewesen könnten dich leicht entdecken und fangen eine Riesenjagd an, und das haben wir gar nicht gern, oder?« »Nein, gar nicht«, brüllten die anderen Riesen. »Zurück in eine Höhle, Schweineferkel.« »Aber ich galoppiere doch gar nicht zu den menschlichen Lebewesen«, sagte der Guri. »Ich gehe ganz woanders hin.« Ich glaub, sagte der Fleischfetzenfresser, du fängst dir schnucklige kleine menschliche Lebewesen und nimmst sie als Haustiere mit in deine Höhle. Richtig, schrie da der Blutschlucker. Vorhin habe ich selber gehört, wie er mit einem von ihnen in seiner Höhle gebrabbelt hat. Ihr seid alle herzlich eingeladen und dürft meine ganze Höhle durchwühlen, sprach der Guri. Guckt doch selber nach in allen Winkeln und Enkeln. Da sind keine menschlichen Lebewesen und keine unmenschlichen Lebewesen, sondern überhaupt keine Lebewesen. Sophiechen kauerte indes mucksmäuschenstill beim Guri in der Westentasche. Sie wagte kaum zu atmen, wenn sie jetzt nur nicht niesen musste. Das leiseste Geräusch oder die geringste Bewegung würde sie verraten. Durch das kleine Guckloch sah sie, wie die Riesen sich um den armen Guri zusammenrotteten. Wie abscheulich sie aussahen. Alle hatten kleine Schweinsäuglein und maßlose Mäuler und wulstige Wurstlippen. Wenn der Fleischfetzenfresser sprach, konnte sie manchmal seine Zunge sehen. Die war kohlrabenschwarz, wie ein riesiges, verkohltes Schnitzel. Und alle diese Riesen waren mindestens doppelt so groß wie der Guri. Ruckzuck ließ der Fleischfetzenfresser seine gewaltigen Pranken durch die Luft zausen und packte damit den Guri in der Mitte. Er schleuderte ihn hoch empor und schrie, »Fangt ihn, Menschenpresser!« Und der Menschenpresser fing ihn höchst unsanft auf. Die übrigen Riesen stellten sie sofort in einem großen Kreis auf, immer im Abstand von rund 20 Metern. So konnten sie ihr Spielchen spielen, und das ihnen so viel Freude machte. Und dann schmiss der Menschenpresser den Guri in hohem Bogen durch die Luft und brüllte, »Los, Knochenknacker, fang ihn!« Der Knochenknacker rannte los und schnappte sich den Guri im Fluge, schleuderte ihn sofort wieder hoch und rührte dazu, »Fang ihn dir, Kinderkauer!« Und so ging es die ganze Zeit. Die Riesen spielten Ball mit dem Guri und sie wetteiferten miteinander, wer ihn wohl am höchsten werfen konnte. Sophiechen krallte sich krampfhaft am Taschenfutter fest, um nicht herauszufallen, wenn sie koppeheister durch die Luft flog. Sie hatte das Gefühl, als ob sie in einer Tonne den Rheinfall bei Schaffhausen hinunterpolterte. Und natürlich war jeden Moment zu befürchten, dass man einen Riesen nicht richtig fängt und der Guri dann ganz übel auf den Boden kracht. »Fang ihn, Hackepeter! Fang ihn, Klumpenwürger! Fang ihn, Mädchenmampfer! Fang ihn, Blutschlucker! Fang ihn, fang ihn, fang ihn auf!« Und dann hatten sie plötzlich keine Lust mehr zu diesem Ballspiel. Den armen Guri ließen sie einfach auf die Erde plumpsen. Da lag er nun ganz benommen und zerzaust. Die Riesen stupsten ihn ein paar Mal an und riefen, »Los, steh auf und hau ab, du kleiner Schweineknilch, lass mal sehen, wie schnell du galoppieren kannst!« Und da rannte der Guri, so schnell er konnte. Was hätte er denn sonst noch tun sollen? Die Riesen hoben Felsbrocken auf und warfen sie hinter ihm her. Zum Glück konnte er ihnen immer gerade noch ausweichen. »Sauber, sauber, kleiner Saukerl«, johlten sie, »tricky, tricky, kleiner Trottel, knallig, knallig, kleine Krabbe, bedripster Dreckzwerg, beknackter Knallkopf, behämmerter Hampelmann!« Schließlich kam der Guri außer Reichweite und ein paar Minuten später war die Riesenmeute auch schon hinter dem Horizont verschwunden. Sophiechen steckte ihren Kopf nach oben aus der Tasche heraus und sagte, »Das hat mir aber gar nicht gefallen.« »Puh«, keuchte der Guri, »das war knapp. Die haben vielleicht eine Laune heute, ganz böse. Tut mir leid, dass du in so einem Wirbel mitgezwirbelt bist.« »Du hast ja dasselbe durchgemacht«, sagte Sophiechen. »Würden die dich denn auch mal richtig fallen lassen, sodass du verletzt wirst?« »Kann man nie wissen«, sagte der Guri. »Wie fangen sie denn eigentlich die Menschen, die sie aufessen?«, sagte Sophiechen. »Meistens langen sie mit einem Arm durch das Schlafzimmerfenster und schnappen sich einen aus dem Bett«, sagte der Guri. »Genau wie du es mit mir gemacht hast?« »Naja, aber ich esse dich doch nicht«, sagte der Guri. »Und wie fangen sie sonst noch welche?«, fragte Sophiechen. »Manchmal«, sagte der Guri, »schwimmeln sie im Meer wie Fische, nur die Köpfe gucken raus und plötzlich taucht eine haarige Pranke auf und grapscht sich einen vom Strand weg.« »Auch Kinder?« »Kinder sehr oft«, sagte der Guri, »sogar kleine Kinder, die im Sand spielen und eine Burg bauen.« »Die Riesen, die im Meer schwimmen, sind ganz wild darauf. Kleine Kinder«, sagte der Kinderkauer, »sind nicht so zäh wie alte Omas.« Während die beiden so miteinander sprachen, galoppierte der Guri mit hoher Geschwindigkeit dahin. Sophiechen stand jetzt aufrecht in seiner Westentasche und hielt sich mit beiden Händen an der Oberkante fest. Kopf und Schultern schauten heraus und in ihren Haaren pfiff der Wind. »Und wie fangen Sie sonst noch welche?«, fragte sie. »Jeder hat seine Spezialmethode, wie er sich Lebewesen angelt«, sagte der Guri. »Der Hackepeter zum Beispiel, der tut am liebsten so, als ob er ein großer Baum wäre, der in einem Park wächst. Wenn es dunkel wird, stellt er sich auf eine Wiese und hält sich viele Äste und Zweige über den Kopf. So wartet er ab, bis ein paar fröhliche Familien anspaziert kommen und unter seiner schönen Baumkrone ein Picknick veranstalten. Der Hake-Peter beobachtet ganz genau, wie die da unten all die guten Sachen zum Essen und zum Trinken ausbreiten. Und dann stürzt er sich auf die Leberwesen und weg sind sie. Das ist ja furchtbar, rief Sophiechen. Der Klumpenwürger geht gern in die Stadt, erzählt der Guri weiter. Hoch oben zwischen den Hausdächern legt er sich auf die Lauer und klotzt in aller Ruhe nach unten auf die Straße, wo die menschlichen Leberwesen herumlaufen. Und wenn er welche sieht, die appetitlich aussehen, dann schnappt er sich die. Er steckt einfach den Arm aus und holt sich so ein Leberwesen von der Straße wie Affen eine Kokosnuss aus dem Sand. Er sagt, es macht Spaß, wenn man sich aussuchen kann, was man am liebsten mag. Er nennt das à la carte Essen. Sieht ihn denn keiner, wenn er das tut? Fragte Sophiechen. Nein, keiner. Du musst ja denken, dass es dann schon schummrig ist. Außerdem hat der Klumpenwürger einen schnellen Arm. Der zuckt so schnell hin und her wie ein geölter Blitz. Aber wenn jeden Abend so viele Menschen verschwinden, das fällt doch auf, sagte Sophiechen. Die Welt ist ganz schön groß, sagte der Guri. Da gibt es über 100 verschiedene Länder und die Riesen sind schlau. Sie passen auf, dass sie nicht allzu oft in dasselbe Land gehen. Mal sind sie hier und mal sind sie da. Aber trotzdem, sagte Sophiechen. Und nicht vergessen, sagte der Guri, die menschlichen Leberwesen verschwinden überall und immerzu, auch wenn die Riesen sie nicht fressen. Die menschlichen Leberwesen machen sich gegenseitig viel öfters tot als die Riesen. Aber dafür essen sie sich nicht gegenseitig auf. Riesen tun sich gegenseitig auch nicht auffressen, sagte der Guri. Und morden tun die Riesen sich auch nicht. Die Riesen sind wirklich nicht sehr lieb, aber morden tun sie sich nicht. Die Krokodilerische töten auch keine Krokodilerische und die Muschikatzen töten keine Muschikatzen. Aber Mäuse ermorden sie, sagte Sophiechen. Schon, aber sie ermorden nicht jemanden von ihren eigenen Leuten, sagte der Guri. Die menschlichen Leberwesen sind die einzigen Leberwesen, die ihre eigenen Leute morden. Und die Giftschlangen, töten die sich nicht etwa gegenseitig, fragte Sophiechen. Sie suchte verzweifelt nach irgendeinem Lebewesen, das sich genauso schlecht benimmt wie der Mensch. Auch die giftigsten Schlangen töten keine anderen giftigen Schlangen, sagte der Guri. Auch die allerschrecklichsten Tiere tun das nicht, nicht einmal die Löwenzähne und auch nicht die Brennnesseln von Loch Ness. Von den eigenen Leuten wird keiner ermordet, das tut kein Tier. Hast du das mal überlegt? Sophiechen sagte nichts. Ich verstehe nicht die menschlichen Leberwesen, sagte der Guri. Du bist doch auch so ein menschliches Leberwesen und du sagst doch immer, es ist grässlich, haft und fürchterbar, dass die Riesen menschliche Leberwesen essen. Stimmt oder habe ich recht? Genau, sagte Sophiechen. Aber die menschlichen Leberwesen bringen doch auch andauernd andere menschliche Leberwesen um, sagte der Guri. Sie ballern mit Kanonen und fliegen mit Flugzeugen und werfen sich gegenseitig Bomben an den Kopf. Immerzu ermorden die menschlichen Leberwesen andere menschliche Leberwesen. Das stimmte. Da hatte er wirklich recht. Das wusste Sophiechen. Sie begann sich zu fragen, ob die Menschen eigentlich wirklich besser waren als die Riesen. Und selbst wenn, sagte sie zur Verteidigung ihrer eigenen Gattung, ich finde es gemein, wenn diese fiesen Riesen jeden Abend losziehen und Menschen essen gehen. Wir haben denen noch gar nichts getan. Das sagt auch Ferkelwutz, das Schweinchen, erwiderte der Guri. Jedes Schweinchen, das geschlachtet wird, sagt, den menschlichen Leberwesen habe ich doch nichts getan. Warum essen sie mich dann? Ach ja, seufzte Sophiechen. Die menschlichen Leberwesen tun alles nur für sich selbst, fuhr der Guri fort. Aber was gut ist für die menschlichen Leberwesen, ist noch lange nicht gut für die kleinen Ferkelwutze. Stimmt's oder habe ich recht? Genau, antwortete Sophiechen. Und die Riesen tun auch alles nur für sich selbst. Und das ist nicht gut für die menschlichen Leberwesen. Jeder tut alles nur für sich selbst. Aber du bist doch auch dagegen, dass diese tierisch brutalen Riesen jeden Abend Menschen fressen, oder? Fragte Sophiechen. Bin dagegen, antwortete der Guri mit Festigkeit. Das stimmt und ich habe recht. Fühlst du dich auch schön gemütlich da unten in meiner Tasche? Sehr gemütlich, sagte Sophiechen. Da drehte der Guri wieder auf und ging in seine Höchstgeschwindigkeit über. Mit ungeheuren Sprüngen schoss er dahin. Sein Tempo war irrsinnig schnell, die Landschaft zischte nur so vorüber und Sophiechen musste bald in Deckung gehen, weil ihr sonst bei dem heulenden Sturm der Kopf von den Schultern geweht worden wäre. Sie kauerte unten in der Tasche und horchte auf das Brausen des Fahrtwindes. Der pfiff durch das winzige Guckloch in die Tasche hinein und zerrte an ihr wie ein Orkan. Aber diesmal blieb der Guri nicht lange auf Höchstgeschwindigkeit. Es war, als ob ein Hindernis zu überwinden wäre, ein hohes Gebirge vielleicht oder ein Ozean oder eine gewaltige Wüste. Sobald er das Hindernis hinter sich hatte, wurde er langsamer und ging in seinen normalen Galopp über. Nun konnte Sophiechen wieder ihren Kopf herausstrecken und sich alles anschauen, was es da draußen zu sehen gab. Sofort fiel er auf, dass sie jetzt in einem Land der blassen Farben angekommen waren. Hinter Nebelschleiern war die Sonne im Dunst verschwunden, die Luft wurde kühler und kühler. Flach war das Land, es gab keine Bäume und alles schien seine Farbe verloren zu haben. Von Minute zu Minute wurde der Nebel dichter, die Luft kühlte noch mehr ab und wurde nun richtig kalt und alles sah immer noch fahler und bleicher aus, bis sie schließlich eingehüllt waren in weißliches Grau. Sie waren in einem Land angekommen, wo die Nebelschwaden wirbelten und die Dunstwolken geisterhaft wogten. Am Boden keimte ein Rasen, doch das Gras war nicht grün, sondern grau wie Asche. Nichts deutete auf ein lebendiges Wesen hin. Ringsherum herrschte tonlose Stille, bis auf das gedämpfte Wummern der Füße, während der Guri durch das Dunstgewölk lief. Plötzlich hielt er an. »Wir sind da, endlich«, verkündete er. Er bückte sich und holte Sophiechen aus seiner Westentasche und stellte sie auf den Boden. Da stand sie nun in ihrem Nachthemdchen mit nackten Füßen. Sie zitterte und schaute um sich in die wirbelnden Nebelschwaden und gespensterhaft wogenden Dünste. »Wo sind wir denn?«, fragte sie. »Im Traumland sind wir«, sagte der Guri. »Wir sind da, wo die Träume herkommen.«